Als kleines Mädchen war sehr stolz auf meine Eltern ich. Vaters Bild war auf dem Steckbrief und Mama ging auf den Strich. Großpapa, der residierte in der Strafanstalt seit je. Großmama, die animierte in der Nacht im Tanzcafé. Abends ging sie in die Arbeit in dem kurzen Flitterkleid. Ach, wie schön ist die Erinnerung an die holde Kinderzeit. Wir besaßen zwei Figuren, es waren die schönsten weit und breit. Darauf stand mit goldenen Lettern, das größte Glück ist Häuslichkeit. Einmal kam nach Haus der Vater, die Mutter lag im Bett, na klar. Und bei ihr saß der Herr Mali, und weil das aus Liebe war, warf der Vater auf den Kopf ihr, das größte Glück ist Häuslichkeit. Ach, wie schön ist die Erinnerung an die holde Kinderzeit. Eines Tags, ich weiß es heute noch, weil ich mich so amüsiert, konnten wir nicht zahlen die Miete und man hat uns delogiert. Ich half mit beim Möbeltragen, plötzlich da im Mezzanin ließ ich fallen das Aquarium und da war der Goldfisch hin. Vater gab mir eine Watschen, seine Hand, die war so breit. Ach, wie schön ist die Erinnerung an die holde Kinderzeit. Unser Nachbar, der Herr Müller, führte oft ins Kino mich. Vorher kaufte er mir Zuckerln und dann drückte er mich an sich. Auch der Novak, vormals Woller, hat das oft mit mir getan. Und ich dachte mir, na soll er, wenn ich Zuckerln kriegen kann. Ja, das war noch Gentlemänner, heut verlangen's mehr die Leut. Ach, wie schön ist die Erinnerung an die holde Kinderzeit.